Hallo und herzlich willkommen zur 108. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und ich habe heute zwei Gäste in meinem virtuellen Studio. Einmal die Mareike und einmal den Hauke. Hallo zusammen. Hallo. Mareike, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für die Einladung. Genau, Mareike Bannerzack. Ich bin technisch versierte und interessierte Juristin mit länderübergreifendem Hintergrund. Als Ruhrpott-Kind geboren, in Hessen aufgewachsen, Abitur und Studium. Naja, Thorsten, und in deine Richtung, in Bayern habe ich mal Urlaub gemacht. Das ist gut, ich bin ja kein Bayer, das wie die Zuhörer ja wissen. Aber Hauke, ich glaube, du hast eine ähnliche Reise, oder? Wer bist du denn? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme aus dem Norden. Ja, der Name verrät es etwas, aus Schleswig-Holstein. Und dann so in Schritten abgerutscht bis, ja, jetzt in Fürth. vom Hintergrund her reiner Informatiker aus Berlin, vom Studium her lange Jahre für die Fraunhofer Gesellschaft gearbeitet im Bereich IoT und dann so langsam in Richtung Verwaltung gewandert, zuletzt eben 3 Jahre als CDO der Stadt Fürth mit einer Abteilung von 10 Leuten und ein paar weiteren Kräften. Und seit Anfang des Jahres eben bei der FITCO als designierter Produktmanager für FITConnect. Genau, und genau deswegen seid ihr hier. Ich hatte ja in der letzten Folge auch schon mal einen Kollegen von euch, den Jörg Krämer von der FITCO, wo es um Signaturen und Siegel ging. Der hat schon mal ein bisschen was zur FITCO erzählt. Ich glaube, das überspringen wir jetzt. Und wir steigen gleich ein in eure beiden Themen. Also ihr seid ausgesprochene Experten zum Thema FITConnect und FITStore. Aber wir fangen jetzt einfach mal mit der Mareike an. Mit dem FITStore. Vielleicht ganz zu Anfang, was ist der FITStore? Der FITStore ist die rechtliche Lösung für einen Leistungsaustausch nach dem EFA-Prinzip. Die OZG-Umsetzung wurde ja bekanntlich nach dem Einer-für-Alle-Prinzip bestimmt. Das heißt, einer entwickelt eine Betriebsdienstleistung, ein Land, und stellt dies allen nachnutzungsinteressierten Ländern zur Verfügung. Und dadurch, dass die FITCO in Trägerschaft aller Länder und des Bundes sind, besteht da eine besondere gesetzliche Konstellation, hier konkret über Inhouse-Verhältnisse, womit ein Leistungsaustausch, ein entgeltlicher Leistungsaustausch als vergaberechtliche Besonderheit hier möglich ist. Da habe ich gleich mal eine Frage. OZG wird ja von den Ländern im Auftrag des Bundes umgesetzt für die Kommunen. Jetzt hat die FITCO ein Inhouse-Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Wie kommen die Kommunen an die Online-Dienste? Das ist natürlich eine sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage, weil wir, ich glaube, 80% der Verwaltungsleistungen sind kommunale Verwaltungsleistungen. Und über den FITStore können Kommunen nicht direkt bestellen, weil natürlich sind sie staatsorganisatorisch Teil der Länder. Aber vergaberechtlich sind es eben eigenständige öffentliche Auftraggeber. Und deshalb ist es auch eine organisatorische Frage, wie geben die Länder die FITStore-Leistung an die Kommunen weiter? Und da gibt es einmal die Möglichkeit, es gibt 2 gesetzliche Möglichkeiten für einen entgeltlichen Leistungsaustausch. Das ist einmal über Inhouse-Verhältnisse und einmal über Kooperationsvereinbarung als Besonderheit einer Verwaltungsvereinbarung. Die Inhouse-Verkettung haben wir in Hessen über die ECOM 21, weil die ECOM 21 in Trägerschaft des Landes ist und die Kommunen über eine Mitgliedschaft mit der ECOM 21 verbunden sind. Das Gleiche haben wir in Baden-Württemberg mit der COM 1 oder in den Dataport-Trägerländern mit der Dataport. Dort, in den Ländern, wo es diese inhouse-fähige juristische Person zum Land nicht gibt, gibt es eine Lücke. Und die kann man mit einer Kooperationsvereinbarung schließen. Ja, das wäre wäre zum Beispiel in Bayern oder NRW, da gibt es ja diese Verhältnisse nicht zwischen Land und den zum Beispiel IT-Dienstleistern, wäre es so, dass das Land mit den entsprechenden IT-Dienstleistern hier Kooperationsvereinbarungen treffen müsste oder müssen die Kooperationsvereinbarungen mit den Spitzenverbänden, mit den kommunalen Spitzenverbänden treffen? Sie müssten es mit einer juristischen, inhausfähigen Person zu den Kommunen schließen. Also dieses Inhouse-Verhältnis zwischen den Kommunen und dieser juristischen Person muss bestehen. Ich weiß nicht, wie es bei der AKDB geregelt ist. Und dann diese Lücke von dem IT-Dienstleister zu dem Land. Ah, okay. Also das heißt, man müsste tatsächlich dann mit irgendeinem IT-Dienstleister oder mit einem IT-Dienstleisterverband, wie im KDN zum Beispiel, dann die Kooperationsvereinbarung geschlossen werden. Dass diese Möglichkeit besteht, genau. Okay, weil sonst haben ja die Kommunen tatsächlich gar keine Chance, an die Online-Dienste ranzukommen. Es sei denn, das Land stellt die zur Verfügung dann. Bei der kostenfreien Weitergabe durch die Länder braucht man keine Inhouse-Struktur oder Kooperations-Inhouse-Kombination, das ist richtig. Es muss eine rechtliche Infrastruktur gegeben sein. Und daneben besteht ja dann die organisatorische Frage, wie kommen die Leistungen dann organisatorisch in die Kommunen? Und daneben steht ja auch noch die Frage, wie werden die denn technisch angebunden? Also wir haben hier wirklich alle Dimensionen der Nachnutzung, die eine Rolle spielen. Rechtlich ist es einfach so, dass die Möglichkeiten gegeben sind, wie Fitstore-Leistungen in die Kommunen kommen. Nur es ist einfach nicht einheitlich festgelegt, weil unterschiedliche Länder brauchen unterschiedliche Voraussetzungen. Mhm. Aber es gibt ja auch noch andere Nachnutzungsmodelle, GAF Digital und NRW-Modell. Anstatt also Länder, die diese Lücke haben zwischen IT-Dienstleister und Land, haben auch die Möglichkeit zu sagen, kommunale Dienstleistungen sollen sozusagen über die GAF Digital von den Kommunen bezogen werden. Das funktioniert aber nur, wenn in dem Land ein Genossenschaftsmitglied bei der GAF Digital ist und die Kommunen mit diesem Genossenschaftsmitglied verbunden sind. Dann ist ebenfalls wieder eine Inhouse-Verkettung über die GAF Digital gegeben, bei der wir ja auch Mitglied sind. Und die GAF Digital auch auf Fitstore-Leistungen zugreifen kann. Ah, okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Die Fitco ist Mitglied bei GAF Digital, sodass auch eine Inhouse-Fähigkeit zwischen Fitco und GAF Digital hergestellt ist. Richtig. Das heißt, dass de facto alle Leistungen, die sowohl im Fitstore stehen, als auch in dem Marktplatz von GAF Digital für de facto alle verfügbar ist. Das soll, also theoretisch ist das so, ja. Die Praxisbeispiele fehlen noch, das ist richtig. Wir erarbeiten jetzt gerade Verträge für einen Leistungsaustausch Fitstore GAF Digital. Aber ja, wenn das für Länder interessant ist, können die sich gerne in Verbindung mit uns setzen. Mhm. Das klingt nach einem juristischen Konstrukt. Da platzt mein IT-Hirn, glaube ich. Das ist nicht so genau meins. Aber ich habe es so halbwegs verstanden und ich glaube, es dient der Sache, dass wir schnell und einfach an die Leistungen kommen und die auch in die Kommunen bekommen. Jetzt nochmal zurück zu den Leistungen des Fitstores. Der Fitstore ist der, ich sage es mal in Anführungsstrichen, nur dieses juristische Konstrukt, dass man diese Leistungen sich einkaufen kann oder beziehen kann, oder bietet der Fitstore noch mehr, gerade so das Thema Rollout, Support und solche Geschichten? Der Fitstore selber ist tatsächlich nur die rechtliche Realisierung. Okay. Rollout, das findet dann zwischen dem IT-Dienstleister des umsetzenden Landes und eben der nachnutzenden Behörde direkt statt. Wir versuchen auch die Kommunikation zwischen diesen Parteien sehr, sehr früh zu initiieren, weil wir werden ja keinen Nachnutzungsvertrag schließen, wenn die Nachnutzungsmöglichkeit uns nicht bestätigt wurde und wenn sich nicht über die Nachnutzung tatsächlich Einigkeit besteht. Okay, dann wie sieht jetzt so ein Ablauf aus, wie so eine Leistung in den Fitstore reinkommt? Um die Leistung in den Fitstore zu stellen, wird ja ein Einstellungsvertrag geschlossen. Herzstück des Einstellungsvertrags ist eine Leistungsbeschreibung. Die Leistungsbeschreibung beschreibt den Online-Dienst inhaltlich, die Antragsstrecken, wie wird der technisch angebunden, so dass sich der Nachnutzungsinteressierte ein Bild machen kann, ob er diesen Antragsdienst nutzen kann und möchte. Genau, wenn wir diesen Einstellungsvertrag geschlossen haben, wird die Leistung in den Fitstore gestellt und dann melden sich bei uns Nachnutzungsinteressierte, die mit einem Interessensbekundungsschreiben. Dieses leiten wir an das umsetzende Land weiter, was eben mit seinem IT-Dienstleister einen sogenannten Abstimmungsprozess initiiert hinsichtlich der konkreten Anbindung. Was bedeutet das? Der IT-Dienstleister muss wissen, wie viele Behörden werden angeschlossen? Wann sollen die angeschlossen werden? Gibt es vielleicht eine Regelung, wie wird damit umgegangen, wenn sich im Nachgang noch weitere Behörden anschließen wollen? Ja? Welche Auswirkungen hat das auf die Kosten? Die konkreten Kosten werden im Abstimmungsschreiben festgelegt, auf Basis der Entgeltparameter, die in der Leistungsbeschreibung enthalten sein sollen. Nach Abschluss dieses Abstimmungsprozesses bekommen wir dieses Abstimmungsschreiben zugesendet und vom umsetzenden Land mitgeteilt, dass die Nachnutzung möglich ist. Auf Basis dessen schließen wir mit dem nachnutzungsinteressierten Land diesen Nachnutzungsvertrag, der inhaltlich gespiegelt ist, was im Einstellungsvertrag geregelt worden ist. Diesen Einstellungsvertrag bekommt der Nachnutzungsinteressierte ja nicht zu sehen. Deshalb werden Abweichungen, die im Einstellungsvertrag getroffen wurden, in die Leistungsbeschreibung, die veröffentlicht wird, eingefügt, damit ein komplettes Bild von vornherein transparent, was eingekauft wird, entsteht. Genau, und für jede Leistung schließen wir einmal einen Einstellungsvertrag und dann eine Vielzahl von Nachnutzungsverträgen. Ich bin ja ein großer Freund von Open Data und Open Source. Die Verträge, sind die öffentlich einsehbar oder? Wir haben die Vertragsmuster auf unserer Webseite. Genau. Die Verträge bestehen aus zwei Bestandteilen. Das sind die AGBs. Man kann einen Vertrag auch schließen, indem man die AGBs akzeptiert und den Einstellungsvertrag unterzeichnet und da seine Kontaktdaten noch ergänzt, weil die AGBs regeln dann Reaktionsservicezeiten, Haftungsregeln, sehr verwaltungsfreundlich. Aber es gibt eben über den Einstellungsvertrag die Möglichkeit, Ergänzungen oder Abweichungen zu vereinbaren, die manchmal erforderlich sind, weil die Länder ja in ihrem Verhältnis zu den IT-Dienstleistern Verträge haben, dessen Besonderheiten sie natürlich in unseren Verträgen auch wiederum spiegeln wollen. Und da nehme ich mal vorweg, da gibt es ein Land, das ist jetzt tatsächlich auch Hessen, die haben mit uns einmal die vertraglichen Regelungen für alle EFA-Dienste abgestimmt. Das heißt, die müssen jetzt jedes Mal einfach nur die Leistungsbeschreibung für die einzelnen Online-Dienste anpassen und einreichen. Und da werden dann zügig die Verträge geschlossen und die Online-Dienste werden dann schneller verfügbar. Das heißt, ihr habt quasi schon mal so eine Art Standardvertrag oder Vertragstemplate ausgehandelt. Eine Blaupause, genau. Ja, genau. Okay. Gibt es noch sonstige Voraussetzungen, die so eine Software erfüllen muss, um in den Fitstore reinzukommen? Es ist ja keine Software im klassischen Sinne, sondern eine Betriebsleistung. Wir kaufen ja eine Software as a Service, das Komplettpaket sozusagen ein. Und eine Besonderheit, die das jetzt voraussetzen muss, ist mir jetzt nicht bekannt. Also es ist ja typischerweise EFA-Leistung, klar. Aber im Fitstore können die Träger der FITGO auch Nicht-EFA-Leistungen oder Nicht-OZG-Leistungen tatsächlich einstellen. Und du hast jetzt ein paar Mal Software as a Service gesagt. ein Land oder eine Kommune oder ein Land in dem Fall können nur Software as a Service einkaufen oder könnt ihr auch sagen, ich hätte gern folgende EFA-Leistung und die würde ich gern selber betreiben oder sogar in den einzelnen Kommunen selber betreiben lassen? Können, könnte das schon. Wir, es ist noch keine solche Anfrage an uns herangetreten. Auch Software können wir. Ja, wir haben die Verträge in der Schublade. Aber das Erfordernis ist tatsächlich noch nicht erfolgt. Also wenn hierdurch der erste Softwarekunde auf uns zukommt, würden wir uns natürlich auch freuen, ja. Okay. Das heißt aber auch nochmal für mich zum Verständnis, ihr, also im Fitstore kann ich nicht konkrete Software kaufen, sondern nur konkrete Leistungen. Oder habe ich das, verstehe ich das falsch? Genau, Betriebsleistungen. Betriebsleistungen, okay. Also ich kann jetzt nicht, Beispiel von meinem Arbeitgeber der AKDB, was wir mit Brandenburg zusammen gemacht haben, den Aufenthaltstitel. Ich kann jetzt nicht sagen, ich hätte gern die Software Aufenthaltstitel für den Selbstbetrieb oder sonstiges, sondern ich kaufe bei Brandenburg die Dienstleistung Aufenthaltstitel as a Service ein. Ja, bei der FITCO kauft man die ja ein, ne? Oder bei der FITCO kaufe ich es ein, genau. Und die FITCO hat den Vertrag mit Brandenburg, die als Erfüllungsgehilfe die AKDB für die Bereitstellung dieser Betriebsleistung in Anspruch nimmt. Mhm. Okay, gut, dass es Juristen gibt. Nochmal ein Thema. Ich hatte es am Anfang schon mal so grob gefragt. Jetzt gucke ich ein bisschen aus der kommunalen Richtung. Ich bin jetzt eine Stadt, wie zum Beispiel Fürth, und ich will an so eine Software ran. Wie komme ich, oder will an so eine Leistung, an so eine OZG-Leistung ran. Wie komme ich da ran? Wenn vielleicht mein Bundesland überhaupt gar nicht einen Vertrag mit dem Fitstore hat oder mit der FITCO hat. Ja, das ist eine total spannende Frage, die ich dir tatsächlich auch nicht beantworten kann, weil das ist Länderorganisation. Ja, die Länder müssen diese rechtliche Infrastruktur, es gibt einmal die rechtliche Infrastruktur, das ist A, kann statt führt rechtlich nachnutzen. Ja? Und beim Fitstore ist ja entscheidend, hat das Land diese Leistung überhaupt eingekauft? Das ist Fitstore. Ja? Man muss wissen, kann das, besteht die rechtliche Struktur im Land? Und hat das Land diese Leistung eingekauft, damit ich sie überhaupt im Land an einer Stelle, die mir genannt wurde, dann anmelden kann zur Nachnutzung? Jetzt muss ich mal ketzerisch fragen, ist das tatsächlich das Einfachste, was wir uns einfallen lassen haben können in Deutschland, um Software zu verteilen? Natürlich nicht. Du hast ja schon gesagt, du bist ein Fan von Open Source. Und auch ich bin ein Fan von Open Source, aber tatsächlich ist nicht alles Open Source. Und wenn alles Open Source wäre, dann bräuchte man auch den Fitstore nicht. Aber dadurch, dass nicht alles Open Source ist, braucht man den Fitstore eben doch. Und es ist so kompliziert, ganz genau. Aber wir müssen ja versuchen, dass wir das möglich machen und ein Angebot für alle eben haben, um sie abzuholen. Ne? Bietet der Fitstore dann noch zusätzliche Leistungen, wie zum Beispiel das Thema Datenschutz, datenschutzrechtliche Freigaben oder IT-Sicherheitsfreigaben oder was auch immer wir da auch auf kommunaler Ebene andauernd machen müssen? Ja, das Thema Datenschutz ist beim Fitstore von Anfang an mitbedacht. Nur die FITCO selber ist datenschutzrechtlich nicht verantwortlich. Das haben wir mit der zuständigen Unterarbeitsgruppe der Datenschutzkonferenz bereits abgestimmt, weil die FITCO keinen Einfluss auf die Datenverarbeitung hat, auf die Art und Weise der Datenverarbeitung und weil die FITCO nicht in die Datenwege mit einbezogen ist, sondern die Daten fließen ausschließlich zwischen dem IT-Dienstleister des umsetzenden Landes und der nachnutzenden Behörde. Und mangels gesetzlicher Rechtsgrundlage für länderübergreifende EFA-Nachnutzung ist die Lösung über Auftragsverarbeitungsverträge. Und da hat unser behördlicher Datenschutzbeauftragter Björn Kanders sich was ganz Tolles überlegt, nämlich wie kriegen wir eine praktikable Lösung hin und hat eine Muster-AVV auf Basis der europäischen Standardvertragsklauseln erarbeitet, die jetzt auch gerade in Abstimmung mit der DSK ist. Und da ist die Überlegung, dass wir die als Angebot zur Verfügung stellen, dahingehend, dass ein IT-Dienstleister dann auf diese Muster-AVV, die dann natürlich ein hohes Datenschutzniveau gewährleisten soll und eine allgemeine Akzeptanz, damit nicht einzelne Klauseln ausverhandelt werden, also praktisches Vorgehen, dass die einmal vom IT-Dienstleister auf den Einzelfall angepasst wird und zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und alle nachnutzenden Behörde müssen dann diesen sogenannten Anhang 1, ja, wo man dann behördlicher Datenschutzbeauftragter einträgt, ausfüllen, eine Seite, und das per E-Mail an den IT-Dienstleister schicken und sagen, ich möchte dieser Muster-AVV beitreten. Das heißt, der Vertragsschluss wird hier ungemein vereinfacht und es wird nicht eine Vielzahl von Verträge geschlossen, die dann wieder einem Vertragsmanagement unterliegen und einzelne abweichende Klauseln enthalten. Genau. Und ja, wir hoffen, dass wir damit ein gutes Angebot zumindest zur Verfügung stellen, ja, für die IT-Dienstleister. Okay, jetzt ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, weil es doch eine ganze Menge Holz. Die FITCO schließt einen Vertrag mit dem Land, was die EVA-Leistung zur Verfügung stellt. Das Land, was die EVA-Leistung zur Verfügung stellt, hat im Vorfeld schon einen Vertrag mit irgendeinem IT-Dienstleister geschlossen, die Software herstellt. So, das ist der eine Weg. Dann kommt das nachnutzende Land und schließt einen Vertrag mit der FITCO, um dann wiederum Verträge mit ihren IT-Dienstleistern gegebenenfalls zu schließen, die dann diese Leistung den Kommunen zur Verfügung stellen können. Wahrscheinlich gibt es noch tausende andere Möglichkeiten. Ja, das ist, was soll ich dir sagen? Das ist föderaler Staat, ja? Ja, nee, das ist erstmal keine Kritik. Das ist nur für mich erstmal so eine Zusammenfassung, damit ich es im Kopf gerade kriege. Ja, ist ja auch völlig richtig, ja. Das ist nicht einfach, Thorsten. Und wir sind hier auch sehr schnell unterwegs und das ist kompliziert. Ja, völlig richtig. Und das alles zum Laufen zu bringen, du hast selber, siehst ja selber, wenn du in Fitstore guckst, wie viele Leistungen wir jetzt aktuell haben. Wir haben wenigstens Leistungen, ja, und wir sammeln sehr viele praktische Erfahrungen damit. Aber wenn wir natürlich jetzt dann in die quantitative Nachnutzung kommen, dann brauchen wir auch die Erfahrung, weil wir müssen standardisieren. Und wenn das dann losgeht, ne? Ich habe gerade mal die Seite vom FITSTORE auf. Aktuell verfügbar. Ja, ich kann ja mal kurz was zum aktuellen Stand sagen. Genau, aktuell stehen noch drei unter verfügbar. Da kam jetzt zuletzt Ausfuhr von Kulturgütern. Das ist eine Landesleistung aus Hessen, wo alle Länder ihre Nachnutzungsinteresse schon vor der Einstellung bekundet haben. Also das finde ich ja schon sehr spannend. Der digitale Führerscheinantrag ist einseitig unterzeichnet. Der ist aktuell in der Gegenzeichnung. Wie gesagt, das war die Blaupause von Hessen, wo wir einmal die vertraglichen Regelungen alle abgestimmt haben. Und ja, wenn du unter demnächst verfügbar schaust, da sind da auf jeden Fall eine Vielzahl von weiteren Leistungen aus Niedersachsen. Und Hessen hat da auch schon den Fahrtenschreiber und die Personenbeförderungsgenehmigung angekündigt. Ankündigung ist auch ein gutes Stichwort, denn in dem dritten Reiter hab ich jetzt erstmal so eine Leistungsübersicht und vor allem die Ankündigung für den FITSTORE mit aufgenommen. Das ist mittlerweile eine Excel-Tabelle. Wir haben da gestartet mit einer Bilddatei, weil wir den Leuten zeigen wollten, was kommt denn irgendwann mal in den FITSTORE. Das ist mittlerweile wie so ein Work-Prozess für uns geworden, weil wir dann auch wissen, wann was kommt, und die Nachnutzungsinteressierten haben sich teilweise schon für die Q4-Leistungen gemeldet, die ja noch nicht betriebsbereit sind, ja. Mhm. Aber so spannend ist es, weil die Leute was kommuniziert bekommen, ja. Und der Hintergrund dieser Ankündigung war eben, dass zur Vermeidung von Eigenentwicklung. Ja? Weil wenn man nicht weiß, ob hier Personenbeförderungsgenehmigung kommt, ja, und die Länder wollen aber ihre Verpflichtung erfüllen, dann fangen sie im Zweifel an, aus Nervosität Eigenentwicklung zu starten. Ja. Und wir haben jetzt noch relativ wenig, ja, wir haben in den Ankündigungen, ich glaube 20 Ankündigungen, umfassend von 54 zugeordneten Leistungsschlüssel. Wenn man das mal hochrechnet, also es ist ja noch nicht komplett die OZG-Umsetzung, die da Transparenz, da, sondern nur die Kunden, die sich bei uns gemeldet haben, die das angekündigt haben. Aber das halte ich schon mal für, also da haben wir richtig gutes Feedback bekommen, dass die Leute dankbar sind. Und ja, ich glaube, darauf aufbauend wird auch immer mehr Nachfragen kommen, wenn es jetzt, wenn die anderen auch so weit sind mit ihren Online-Dienst. Ich habe jetzt mal das OCG-Dashboard aufgemacht, weil das ist ja, nach meinem Verständnis muss ja eigentlich alles, was im OCG-Dashboard drinsteht, auch im Fitstore sein. Wahrscheinlich ist das eine Frage, die du nicht beantworten kannst, aber mal so einfach in den Raum gestellt, hier stehen 73, was ohnehin recht wenig ist, als Go Live und Weiterentwicklung in Ausbaustufen. Wo sind die 73? Ja, ich finde, das ist eine super Frage, weil das frage ich mich ja auch. Und die Antwort muss ja dann irgendwie lauten, die haben einen anderen Nachnutzungsweg gefunden. Das heißt, entweder über kostenfreie Weitergabe, brauchen sie mich nicht, brauchen sie kein Fitstore. Ja, Verwaltungsvereinbarung, brauchen sie kein Fitstore, können sie machen. Ja, und nur, dass die Verwaltungsvereinbarung ja in einigen Ländern durch den Landtag muss und am Beispiel BAföG, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, aber da hat es über ein Jahr gedauert, bis die Verwaltungsvereinbarung geschlossen wurde. Hm. Aber diese Wege wurden dann wahrscheinlich gesucht. Ja? Der Fitstore ist eine Möglichkeit. Ja, ich finde, wir sollten auch nur eine Möglichkeit haben und nicht 25, weil wenn ich mir das anschaue, schon allein, was du geschildert hast, wie die Abstimmung mit den Ländern, wie aufwendig die ist, schon alleine, um Leistungen dort reinzustellen. Wenn jetzt ein Land, um die Dinge einzukaufen, mehr als eine Stelle hat, wo sie diese Abstimmung machen muss, das ist doch in meinen Augen Verschwendung von Ressourcen. Wenn, dann sollte es doch alles möglichst an einer Stelle sein. Okay, das, was Open Source ist, sollte natürlich Open Source gestellt werden. Da braucht es überhaupt gar keine Verwaltungsvereinbarungen. Da braucht es einfach nur einen Dienstleister, der das betreibt, oder man betreibt es halt selbst. Aber ansonsten, die ganzen anderen Dinge, die sollten doch an einem zentralen Ort sein. Ja, völlig richtig. Und dieser zentrale Ort wird hoffentlich der EFA-Marktplatz des IT-Planungsrates. Dort sollen sich alle Angebote, die es zur EFA-Nachnutzung gibt, wiederfinden. Also EFA-Marktplatz des IT-Planungsrat, der wurde ja von Hamburg, also der IT-Planungsrat hat Hamburg den Auftrag gegeben, die GAF Digital damit zu beauftragen. Deshalb ist die GAF Digital dort in der Rolle Marktplatzbetreiber, aber eben auch Anbieter von EFA-Leistungen, genauso wie die FITGO. Ja, die FITGO ist ja Betreiberin des FITstores. Das heißt, dieser Marktplatz, dieser anbieteroffene Marktplatz, der startet jetzt mit zwei Anbietern. Denkbar ist aber, dass es um weitere Anbieter erweitert wird. So, dann haben wir eine Plattform, wo es die Angebote gibt. Das bedeutet aber noch nicht, deine Frage, ja, wie kommen die Leistungen in die Kommunen? Das ist für mich aus meiner Perspektive Ländersache. Die Länder müssen ihre Nachnutzungsorganisation festlegen. Wo, an welche Stelle sollen sich die Kommunen wenden, um die Leistung bestellen zu können? Oder sagt das Land, wir halten uns aus der kommunalen Nachnutzung raus, wenn das möglich ist, Kommune bestellt bei GAF Digital direkt. Auch eine Möglichkeit. Ich glaube, ich muss mal mit ein paar Länder-CIOs oder CDOs sprechen, wie die das in die Kommunen bringen, weil interessant, sehr interessant, und das macht das ganze Thema OZG-Umsetzung nicht leichter. Nee, also sorry. Nein, aber es ist schon mal so, der Fit Store ist keine Webseite, wo ich hingehen kann und sagen, klick, klick, klick, klick, klick, das hätte ich gern, sondern der Fit Store ist de facto ein juristisches Konstrukt, damit ich überhaupt die Fähigkeit habe, Leistungen von anderen Bundesländern einzukaufen. Genau, es ist kein klassischer App Store, wie wir es kennen vom Handy, sondern es ist ein Vertragskonstrukt. Wenn ich jetzt so eine Leistung als Land eingekauft habe und es auf meine Kommunen ausrolle, dann muss ja irgendwie diese Online-Leistung auch mit den Fachverfahren kommunizieren können. Und da kommt, glaube ich, Fit Connect ins Spiel, oder? So ist das, Thorsten. Genau so ist das. Mareike hat ja im Prinzip jetzt von den organisatorischen Rahmenbedingungen jetzt gesprochen, ne? Also was müssen wir rein rechtlich machen, damit das überhaupt zustande kommen kann, dass ein Antrag eines EFA-Dienstes aus einem Bundesland A in einem Bundesland B tatsächlich bis beispielsweise zu einer Kommune in ihr Fachverfahren kommt. Und genau das macht Fit Connect. Fit Connect ist im Prinzip die technische Antragsübermittlungsinfrastruktur, über die dann eben genau Online-Dienste auf der sendenden Seite angeschlossen werden. Und Fit Connect übernimmt das Routing und die Verschlüsselung bringt den Antrag bis in die Kommune zu den Fachverfahren, vorausgesetzt, darüber werden wir sicherlich noch sprechen, dass die Fachverfahren oder auch andere Stellen in den Ländern die Anträge entsprechend von Fit Connect entgegennehmen können. Mhm. Gleich mal noch ein Ansatz. Der Online-Dienst hat nur sendende Funktion und Fit Connect Routing-Funktion. Oder gibt es auch eine bidirektionale Kommunikation, also eine synchrone Kommunikation? Grundsätzlich wird es eine bidirektionale Kommunikation geben. Tatsächlich ist es momentan so, dass die von dir dargestellte sendende Rolle sozusagen zunächst mal bei der Entwicklung von Fit Connect im Vordergrund stand. Aber gegenwärtig läuft die Konzeption des sogenannten Rückkanals, die dann auch genau diese Bidirektionalität bereitstellen soll. Okay, ein klein wenig noch zur Infrastruktur oder Architektur. Fit Connect ist quasi wie so eine Art Router in Software, an den ich als Online-Dienst meine Daten schicke. Und dieser Router steht an einer Stelle in Deutschland. Oder gibt es da schon eine verteilte Infrastruktur auf die verschiedensten Rechenzentren? Gegenwärtig ist es noch nicht so. Also gegenwärtig gibt es eine Instanz für den Routing-Dienst und wir differenzieren von dem Routing-Dienst den sogenannten Zustelldienst. Mhm. Während der Routing-Dienst halt im Prinzip die Adresse und die korrekten Rahmenbedingungen dem Online-Dienst mitteilt, wie der seinen Antrag letztendlich an die, sagen wir, eine Kommune übermitteln kann, wird der Zustelldienst halt dann die korrekte Übermittlung und die Bereithaltung zur Abholung implementieren. Aber für beide gilt gegenwärtig, dass es Einzelinstanzen sind, rein architektonisch. Ist es aber so, dass wir mindestens für den Zustelldienst einen dezentralen Entwurf mit mehreren Instanzen des Zustelldienstes konzipiert haben. Und das ist dann ein föderiertes System, was ausfallsicher ist? Oder ist das, sagt dann der Routing-Dienst, du gehst zum Rechenzentrum A oder zum Rechenzentrum B nach Bayern oder nach Hessen oder wo auch immer hin? Nun, ausfallsicher sollte das Ganze grundsätzlich sein, das mal vorweggeschickt. Aber ja, aber in unserer modernen Architektur heutzutage baut man zum Beispiel mit Containertechnologie so, dass mir ein Container wegbrechen kann und der Laden läuft trotzdem noch, egal wo ob der Container jetzt im Rechenzentrum A oder B läuft. Ganz genau. Ganz genau. Container ist ein gutes Stichwort. Fit Connect wird genau sich in diese Richtung weiterentwickeln und insofern ist das dann auch vor dem Hintergrund überhaupt kein großes Hexenwerk mehr. Ja? Mhm. Genau. Das heißt, wenn ein Rechenzentrum in Bayern ausfällt, kann nahtlos ein Rechenzentrum in Hessen übernehmen. Wenn wir die Multiknotenarchitektur tatsächlich implementieren. Wie gesagt, gegenwärtig haben wir einen Knoten am Laufen und perspektivisch können es mehr sein. Das ist wesentlich abhängig davon, wie das System jetzt unter Last gesetzt wird, wie viele Anträge, mit welchen Leistungen wir tatsächlich über FitConnect verschicken. Und entsprechend daran orientiert sich dann der Ausbau der Infrastruktur. Fangen wir doch gleich mal an. Wie ist denn der aktuelle Stand des Projektes FitConnect? Was kann ich schon nutzen von dem ganzen FitConnect? FitConnect ist produktiv, kann ich schon so sagen. Also die komplette Infrastruktur, also die Übermittlungsinfrastruktur, alles, was letztendlich die FitCo bereitstellt, damit die Anträge von A nach B kommen können, inklusive Routing und Übermittlung, sind produktiv, können genutzt werden. Die spannendere Frage, die quasi auch immer gestellt wird, ist, ja, wer ist denn schon da? Ja, wer übermittelt denn schon? Ja, ja. Und wer? Und tatsächlich ist ein wesentlicher Bestandteil der Frage eben das, was Mareike auch schon gesagt habe. Ja, du brauchst halt erstmal welche, die organisatorischen Rahmenbedingungen durchlaufen haben, damit du technisch Anträge in andere Bundesländer bereitstellen kannst. Das ist ein wesentlicher Schritt, den man da gehen muss. Was man auch sagen muss, ist, ja, wir haben durchaus Projekte, in denen EFA-Dienste entwickelt werden, aber wir bemerken eben auch, dass wir beispielsweise aus einzelnen Bundesländern Fragen gestellt bekommen, ob man vielleicht einen Online-Dienst, den man auf Landesebene für das Bundesland schon entwickelt hat, auch schon vor einiger Zeit, ob man den nicht zunächst mal über FitConnect verschicken kann, wohl wissend, dass der noch nicht mit anderen Bundesländern abgestimmt wurde in Richtung einer wirklichen bundesweiten EFA-Nachnutzung. Und da sind wir auch durchaus offen, das zumindest mal zu unterstützen. Natürlich sind wir daran interessiert, dass es zu wirklichen EFA-Leistungen kommt. Aber für den Anfang ist auch das eine Multiplikationslösung und deshalb also aus meiner Perspektive, meiner persönlichen Sicht, auch zu befördern. Also ich weiß nicht, ob FitConnect so gedacht ist, aber ich halte es für eine durchaus sinnvolle Möglichkeit. Also warum soll man denn Parallelinfrastruktur aufbauen, wenn es sowas quasi schon zentral gibt? Also wenn ich nur ein Routing innerhalb meines Bundeslandes haben möchte, warum soll ich mir da extra Parallelinfrastruktur aufbauen? Das ist eine andere Frage oder eine ähnlich gelagerte Frage. Man kann aus verschiedenen Perspektiven auf die Sache blicken. Die andere Perspektive, die du mit deiner Frage anschneidest, Thorsten, ist die, dass wir durchaus einen EFA-Dienst aus einem Bundesland beispielsweise nach, sagen wir, Baden-Württemberg übermitteln wollen. Mhm. In Baden-Württemberg gibt es zum Beispiel eine zentrale Com1 Middleware, ja, die dann im Prinzip als zunächst mal der zentrale Empfänger gegenüber FitConnect quasi auftritt und dann im Prinzip im Hinterland die Übermittlung an die Kommunen in Eigenregie über die eigene Infrastruktur im Prinzip abwickelt. Ja, mhm. Das passiert durchaus auch. Und ja, also um deine Frage zu beantworten, na klar, Infrastrukturen, die schon geschaffen wurden, die sollten wir rein aus pragmatischen Gründen auch auf jeden Fall erstmal nutzen. Ja, okay. Ich glaube, du hast meine Frage falsch verstanden, aber die Beantwortung ist auch gut. Ich hatte gedacht, wenn wir in Deutschland schon so eine zentrale Infrastruktur aufbauen, dann kann ich das doch auch nutzen, wenn ich einen Dienst habe, der nur innerhalb eines Bundeslandes relevant ist. Das war eigentlich meine Frage. Auf jeden Fall. Was mir an der Stelle nur wichtig ist, weil wir die Frage auch schon bekommen haben, auch da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich bin auch von Kommunen, einzelnen Kommunen gefragt worden, ob sie denn ihre eigenen Formulare nicht über FitConnect in ihre eigenen Fachverfahren routen lassen können, dann braucht nämlich der Formularserverhersteller keine Schnittstelle zu dem Fachverfahren zu etablieren. Den Schritt, den werden wir bis auf Weiteres nicht gehen, einfach aus dem Grund, weil wir ja letztendlich die EFA Architektur befördern wollen. Also wir sind uns in Deutschland ja sehr einig, dass das im Prinzip für die schnelle Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im Prinzip der maßgebliche Weg ist. Und deswegen präferieren wir ganz stark eben eine Multiplikation oder eine EFA-Nutzung zumindest auf der Landesebene. In das Bundesland hinein. Ja. Okay. Gerade zu dieser Frage, die dir immer wieder gestellt wird, kann ich nur sagen, einfach mal den kommunalen IT-Dienstleister fragen. Ich glaube, alle bundesweit haben solche Routing-Lösungen für auch die kommunalen Netze im Angebot. Das lasse ich so stehen. Wenn ich FitConnect nutzen möchte, wie kann ich das tun und wer muss FitConnect anbinden? Was muss denn auch der Empfänger tun, vor allen Dingen auch? Ja. Also wir arbeiten gegenwärtig, der ist noch nicht online, aber der Anbindungsleitfaden, der wird im Prinzip diese Frage ganz hervorragend beantworten. Wir arbeiten parallel auch an einem kleinen Filmchen, was das im Prinzip aus der Empfängersicht nochmal sehr plakativ letztendlich erklärt, was zu tun ist. Was ist zu tun? Nun zunächst mal Stichwort organisatorische Rahmenbedingungen. Es muss natürlich irgendwie einen EFA-Dienst geben, den man dann überhaupt nachnutzen kann. Ja, also wenn eine Kommune beispielsweise auf die Idee käme, so ich habe jetzt keine Lust mehr, mein eigenes Formular zu pflegen, ich möchte das jetzt von irgendjemand anders pflegen lassen, sollte einer der ersten Schritte sein, dass man in den FitStore reinguckt und schaut, gibt's da denn was für mich? Ja. Und wenn das der Fall wäre und tatsächlich die organisatorischen Rahmenbedingungen für die Nachnutzung in dem jeweiligen Bundesland gegeben sind, dann wäre einer der nächsten Schritte, das Mareike hat es auch schon angesprochen, das Bundesland selber gewisse Nachnutzungsorganisationen und Prozesse etabliert hat, die das Ausrollen in dem jeweiligen Bundesland begünstigen. Wir wissen, dass da sind die verschiedenen Bundesländer unterschiedlich weit, weshalb wir von der FitConnect-Seite, von der FitCo her, auch dazu ermuntern, dass die Kommunen sich, wenn sie wirklich konkret den Bedarf sehen oder das Potenzial sehen, sich im Zweifelsfall dann auch an die FitCo wenden müssen. Wir nehmen dann die jeweiligen an die Hand und helfen ihnen rein organisatorisch. Für die aktuelle Situation, in der wir halt darauf angewiesen sind, dass vor allen Dingen Online-Dienste und Empfänger sich finden, ist es eine von unseren wesentlichen Aufgaben aktuell, dass wir halt die Ersteller von Online-Diensten und Fachverfahrenshersteller, die passende Leistung dann verarbeiten, miteinander in Verbindung bringen. Ja, und dann eben schauen, dass wir in dem jeweiligen Bundesland sozusagen eine Ende-zu-Ende-Verbindung mal mit einer entsprechenden Nachnutzungssituation tatsächlich erzeugen. Und auf diese Art und Weise eben zu einer echten Strecke kommen. Ja. Rein technisch organisatorisch könnte ich beispielsweise noch ergänzen. Wir haben im Prinzip ein dreistufiges System. Ja, Testen, Referenz und Produktivsystem. Und der Empfänger, weil du extra danach gefragt hast, das ist tatsächlich die spannendere Stelle, über die man sprechen kann, denn wir haben ja von der Architektur, haben wir es ja sehr, sehr von zentral sehr auf dezentral. Wir haben einen EFA-Dienst, der sendet. Das ist relativ simpel. Aber wir haben viele potenzielle Empfänger. Mhm. Wir haben unterschiedlichste Fachverfahrenshersteller, die als potenzielle Empfänger in Frage kommen. Wir haben auch für Leistungen, in denen es teilweise keine Fachverfahren gibt, die für die Verarbeitung dieser Leistung angeboten werden, gibt es auch unterschiedliche Systemanbieter und DMS-Hersteller auch, die an der Stelle auch schon angefragt haben und signalisiert haben, dass sie einen entsprechenden FitConnect-Adapter entwickeln werden. Also da gibt es auf jeden Fall eine große Heterogenität. Weshalb ein großer Rat, den wir den Kommunen auch an die Hand geben, ist, wenn man sich überlegt, eine bestimmte Leistung nachnutzen zu wollen, müsste man dann nach innen schauen und sehen, okay, wie wird denn diese Leistung gegenwärtig bei uns bearbeitet? Gibt es ein Fachverfahren? Und wenn ja, sollte man vielleicht mit dem Fachverfahrenshersteller Kontakt aufnehmen? Alternativ kann man auch vielleicht mit der FITCO Kontakt aufnehmen. Wir haben einen sehr guten Überblick darüber, wer sich hinsichtlich FITConnect-Anbindung schon auf den Weg gemacht hat. Mhm. Aber am Ende des Tages wird es dazu kommen, dass wahrscheinlich dann der Fachverfahrenshersteller der Kommune ein Angebot machen wird und sagen, es gibt irgendwie ein Adaptermodul für FITConnect, das kann man irgendwie dazu buchen, / kaufen. Und dieser Vertrag müsste dann wahrscheinlich von der Kommune direkt mit dem IT-Dienstleister geschlossen werden. Welche Voraussetzung muss denn ein Online-Dienst erfüllen, um überhaupt mit FITConnect sprechen zu dürfen? FITConnect ist IT-technisch geprägt durch zwei REST-APIs, die einerseits die Routing-API, damit wird im Prinzip die Adressierung oder kann der Online-Dienst die Adressierung letztendlich erfahren, und die Submission-API auf der anderen Seite, mit der sowohl der Online-Dienst den Antrag an FITConnect dann effektiv versenden kann, als auch über dieselbe Submission-API der Empfänger den Antrag dann von FITConnect entgegennehmen kann. Mhm. Und das Konzept, was ich in dem Zusammenhang vielleicht gleich erwähnen möchte, es ist in dem Sinne eher ein Pull vom Empfänger her. Es gibt sogenanntes Konzept der sogenannten Zustellpunkte. Das sind im Prinzip wie Briefkästen, die Teil der FITConnect-Infrastruktur sind. Dort werden die Anträge bereitgestellt zur Abholung. Und die Kommune kann dann, beziehungsweise die Fachverfahren in den Kommunen können dann eben im Briefkasten nachschauen, habe ich was zum Abholen? Und wenn ja, dann hole ich es mir. Also ähnlich wie OSCI? So ähnlich vielleicht, aber am Ende ist es ja bei OSCI ein Webservice-Call. Also insofern hast du in FITConnect den Vorteil, dass du theoretisch, wenn du möchtest, auch wirklich pollen kannst. Mhm. Das hätte Vorteile hinsichtlich der Firewall. Du kannst aber auch entsprechend einen Callback setzen, sodass du dann eine quasi synchrone Übermittlung des Antrags in die Kommune bekommen kannst. Ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, gibt es auch noch vertragliche und organisatorische Voraussetzungen? Vertragliche, naja, einige Sachen hinsichtlich der Nachnutzung hat Mareike auch schon angesprochen. Also wir brauchen einen abgeschlossenen AVV, einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Okay, gut. Okay, was sind denn so typische Fragen, die an dich gestellt werden zum Thema FITConnect? Habe ich die alle schon gestellt oder habe ich noch welche mir nicht einfallen lassen? Ja, eine häufige Frage ist die nach dem Rückkanal tatsächlich. Wir stellen fest, dass halt viele Leistungen von einem Rückkanal profitieren. Die Einbindung der Nutzerkonten beispielsweise ist auch eine sehr spannende, oder der Postfächer im Zuge des Rückkanals eine spannende Frage, an der wir mit der Konzeption gerade dran sind. Okay. Denn gegenwärtig, also lass mich das noch kurz ergänzen, gegenwärtig haben wir die Situation, dass die Fachverfahren, wenn sie dann beispielsweise Bescheide übermitteln, direkt an die Nutzerkonten senden. Mhm. Wir halten das für unnötig kompliziert. Wir würden lieber über FITConnect halt auch den Rückweg in die Postfächer direkt unterstützen, sodass man mit weniger Schnittstellen auskommt. Ist verständlich und nachvollziehbar, wobei es auch den anderen Anwendungsfall, dass es direkt aus dem Fachverfahren ins Nutzerkonto auch geben muss oder geben wird. Das funktioniert ja und ja, zweifelhaft. Genau. Ne? Und was man hat, hat man erstmal. Ja, genau. Ich kenne ja FITConnect noch, als das angefangen hat. Und da war die Informationslage sehr stark von Gerüchten geprägt. Muss ich oder muss ich ein bestimmtes Datenformat einhalten, wenn ich über FitConnect versende? Oder kann ich im Prinzip alles, was XEV standardmäßig ist, darüber verschicken? Also XEV ist für die Fachdaten auf jeden Fall machbar. Und FIM-Datenmodelle auf der anderen Seite sind ebenfalls möglich. Das sind auch die beiden Formate oder Formattypen, die wir auf der Produktivumgebung erlauben. Auf den Testumgebungen hat man sehr viel mehr Freiheiten, denn letzten Endes guckt FitConnect ja nicht in die Fachdaten hinein. Das wird ja alles Ende zu Ende verschlüsselt mit entsprechenden Zertifikaten, die der Empfänger letztendlich bereitstellt. Aber das ist eine der Nutzungsvorgaben. Okay, und schicke ich über FitConnect so eine Art Datencontainer? Du schickst einen Datencontainer. Naja, es ist letzten Endes ist es eine größere Nachricht mit einem entsprechenden Nutzdatenteil. Mhm. Ja, und der ist halt gesondert verschlüsselt. Okay, ich weiß nicht genau, wie du es meinst, aber. Ist auch auf XML-Basis, oder? Das ist. Naja, grundsätzlich ist FitConnect eher JSON-orientiert, okay. Aber wenn du mit XEV kommst, dann ist es halt innen drin wahrscheinlich XML. Ja, ja, okay. Ich freue mich, dass es JSON ist, weil eigentlich müssten wir auch schon die XEV in eine JÖV umändern, weil eigentlich macht das mehr Sinn. Aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt in Deutschland. Das kommt vielleicht in einer der nächsten Iterationsstufen. Haben wir noch was vergessen zum Thema FitConnect? Wahrscheinlich ganz viel. Ja, ja. Also ich möchte jetzt nicht ganz tief in die Technik eingehen. Da können wir, glaube ich, mal eine gesonderte Sendung zu machen, wenn wir, wenn das mal so richtig läuft und mehrere Anwendungen drüber laufen, wenn das Ganze produktiv ist. Also ich gehe noch mal kurz durch die häufigen FAQs, die wir hier so haben. Erwähnenswert ist beispielsweise, dass wir ganz großen Wert darauf legen, dass die Anbindung eben so komfortabel wie irgendwie möglich ist. Ein Konzept, was wir beispielsweise noch überhaupt nicht angesprochen haben, ist das sogenannte Self-Service-Portal. Mhm. Der Name suggeriert es schon korrekt. Damit kann und soll perspektivisch auch jeder, der sich an FitConnect anbindet, im Prinzip aus eigener Kraft sich anbinden können. Er kann sich einen sehr einfachen Zugang auf dem Testsystem beispielsweise einrichten. Alles, was er dafür braucht, ist ein GitLab oder ein GitHub-Account. Und kann sich da dann beispielsweise, wenn er ein Empfänger ist, halt eigene Zustellpunkte erschaffen, kann sich für bestimmte Leistungen registrieren und kann dann beispielsweise auch einfachsten Mitteln, einem Postman oder mit irgendwelchen anderen, sich quasi schon mal passende Anträge schicken. Ja. Mhm. Und perspektivisch betrachtet, wenn man die Dokumentation von FitConnect durchliest, kann man das auch finden. Wir arbeiten halt weiter daran, dass diese Anbindung so komfortabel wie möglich sein kann, nicht nur für Kommunen direkt und Einzelanbindungen von Fachverfahren, sondern beispielsweise auch für große Softwareanbieter, die beispielsweise eine zentrale Empfangsinfrastruktur haben und dann intern weiterleiten an eine Vielzahl von Kommunen oder eine Vielzahl von Fachverfahren. Da ist es einfach so, dass wir eine entsprechende zusätzliche API zur Verfügung stellen würden, die auch sich auf das Self-Service-Portal bezieht, aber die letztendlich die automatisierte Konfiguration von Zustellpunkten ermöglichen wird, sodass im Prinzip aus Fremdsystemen heraus eine vollautomatische Einrichtung von einer FitConnect-Empfangsinfrastruktur möglich wird. Ja, das ist das eine, was unbedingt erwähnenswert ist. Das andere ist, dass wir an Sandbox-Systemen arbeiten, damit das Testen mit FitConnect noch sehr viel einfacher wird. Und es wird SDKs geben rund um die REST-APIs, die ich schon angesprochen habe, was sicherlich auch nochmal eine ganze Ecke mehr Komfort bei der Anbindung bringen wird. Okay, noch zwei Fragen zu dem Self-Service-Portal. Mhm. Das ist auch so aufgebaut, dass ich dort meine API-Keys und alles selbst generieren kann? Oder haben wir da noch irgendeinen Abstimmungsprozess, Zertifikatsaustausche, ähnliches? Einen Zertifikatsaustausch musst du als Empfänger nicht selber machen. Was wir auf der Testumgebung haben, ist die Situation, dass auch mit eigens generierten Zertifikaten verschlüsselt werden kann. Das heißt, ein Empfänger stellt im Prinzip sein eigens generiertes Zertifikat, seinen entsprechenden Verschlüsselungsschlüssel im Self-Service-Portal zur Verfügung. FitConnect übermittelt den dann dem Online-Dienst beziehungsweise dann der Sandbox, mit der man am Testen ist. Und damit wird dann halt verschlüsselt. Da sind halt auf der Testumgebung die Freiheitsgrade relativ groß. Auf dem Produktivsystem sind die Ansprüche höher. Da braucht man dann tatsächlich ein VPKI-Zertifikat und da sollte man auch die entsprechende Zeit mit einrechnen. Mhm. Das heißt, wenn man produktiv gehen möchte und glaubt, das könnte man irgendwie in 24 Stunden, also dieser Schritt der Bereitstellung dieser VPKI-Zertifikate, der kann durchaus das Ganze noch etwas verzögern. Ja, okay, das ist auch bekannt von den EID-Zertifikaten und was auch immer wir heutzutage alles für Zertifikate so benötigen. Aber du hattest vorhin angesprochen, dass man einen GitLab-Account benötigt oder GitHub-Account, um einem Self-Service-Portal sich anzumelden. Geht das auch mit einem Account beim Open Code Repository? Weil das ist ja ausschließlich für die öffentliche Verwaltung. Also perspektivisch kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass es gegenwärtig geht, aber wir sind da total offen und das wird auch grundsätzlich weiterhin der Fall sein. Ja, also die Repositories sind ja auch so gesehen offen und theoretisch kann ja jeder an FitConnect mitarbeiten. Ah, okay, FitConnect ist Open Source sozusagen. Ich weiß nicht, wie das rechtlich geregelt ist. Gut, jetzt meine letzte Frage an euch beide. Haben wir bei FitStore und FitConnect jetzt noch was vergessen, was wir noch gar nicht angesprochen haben? Generell würde ich sagen, wir haben einen ziemlichen Roundup und man sieht, dass das alles wohl durchdacht und auch ineinander greift, aufgebaut wird. Was haben wir noch offen? Ja, mache ich mal den Anfang, Hauke, und du kannst noch mal Luft holen. Ich hätte noch mal gesagt, dass die FitGo einen sehr kooperativen Ansatz bei den FitStore-Verträgen lebt. Das heißt, wenn Anfragen bei uns reinkommen, dass wir auch gerne vermitteln. Vielleicht hat jemand anderes schon dieses Problem gelöst, dass wir die Leute miteinander verbinden. Und dass wir die Probleme auch versuchen, da Mitlösungen zu finden. Ein kooperativer Ansatz. Wir sind keine oberste Finanzbehörde, wo alles fertig sein muss. Es ist nichts in Stein gemeißelt, wenn wir nicht sagen, dass es in Stein gemeißelt ist. Und ich sehe mich als selber als sehr dienstleistungsorientiert und würde mich einfach freuen, wenn man mit uns ins Gespräch kommt. Genau, und dafür haben wir wieder die Shownotes. Da sind jede Menge Links wieder, unter anderem auch zur FitGo und zum FitStore. Und da findet man alle Kontaktdaten und kann direkt Kontakt aufnehmen. Dann würde ich vielleicht noch ergänzen, was ich auf jeden Fall so quasi als Schlussfazit oder als einen Punkt, der mir persönlich noch recht wichtig erscheint, ergänzen würde. Die Nutzung von FitConnect an und für sich ist als technische Infrastruktur kostenlos. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wir halt viele Fachverfahrenshersteller, DMS-Systemhersteller etc. haben, die auch sehr bereitwillig Adapter für FitConnect schreiben. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, dass diese Adapter dann den Kommunen beispielsweise für relativ teures Geld verkauft werden. Und mein Appell wäre an der Stelle, dass das nicht übertrieben wird, denn das geht so ein bisschen gegen die Idee, die wir mit FitConnect einfach verfolgen, dass wir versuchen, mit möglichst geringen Hürden, und das sind letztendlich auch finanzielle Hürden, den Kommunen halt helfen wollen, OZG umzusetzen. Wäre schön, wenn wir da in ein kooperatives Miteinander mit den Fachverfahrensherstellern kommen könnten. Ja. Der andere Punkt, den ich auch in dem Gespräch jetzt nochmal sehr deutlich wahrgenommen habe, in dem, was Mareike auch gesagt hat, ich glaube, dass wir als FitGo noch mehr oder stärker noch auf die Länder zugehen sollten und mit denen vielleicht auch gemeinsam mal darüber sprechen sollten, sie auch so ein bisschen an die Hand nehmen sollten, wie kann denn in dem jeweiligen Bundesland diese Nachnutzung organisatorisch tatsächlich umgesetzt werden? Ich möchte mich jetzt nicht in die Position bringen, dass ich das alles besser weiß als das Bundesland, sondern ich möchte vielmehr sagen, wir müssen da einfach hinschauen und die Bundesländer können aus unterschiedlichen Erfahrungen aus anderen Bundesländern etwas lernen. Und insgesamt würde ich mir davon versprechen, dass wir etwas schneller, etwas besser zu diesen organisatorischen Rahmenbedingungen kommen, dass wir eine technische Nachnutzbarkeit dann auch tatsächlich erreichen können. Ja, vielen Dank. Das sind Worte, die ich nur so unterstreichen kann. Kooperation, gegenseitige Unterstützung, gegenseitige Hilfe. Vielen Dank, dass ihr da wart. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Bis bald. Fürs Zuhören. Informationen zu Sendungen, die Shownotes und Kommentare findet ihr unter egovernment-podcast.com. Wenn ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bewertet diesen Podcast doch auf der Plattform, auf der ihr den eGovernment Podcast gefunden habt und anhört. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.